WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche, die etwas kürzer ist, weil in Nordrhein-Westfalen ja Feiertag ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ja, freie Themennacht, wie immer am Montag. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Kemal und ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kemal. Hallo Domian. Kemal, über was reden wir beide? Über meinen Motorradunfall. Oh, du hattest einen Unfall. Ja, vor 4 Jahren, genau heute vor 4 Jahren. Genau heute vor 4 Jahren. Was ist genau passiert heute vor 4 Jahren? Ja, ich bin wie immer mal sehr wild auf meinem Motorrad rumgefahren und bin dann auf einem Rad gefahren. Mhm. Und an einer Kreuzung, wo ich sonst immer vorher auf 2 Räder runterging, hat mir eine Stimme gesagt, fahr drüber. Bin dann über die Kreuzung weiter auf einem Rad und dann bin ich runtergegangen und das war schon zu spät, da fing die Kurve an. Und dann habe ich die Bremse so stark gezogen, dass das Hinterrad hochgegangen ist. Das hat mich nach links, diagonal links geschleudert. Das hat mir auch mein Leben gerettet eigentlich. Mein Motorrad ist geradeaus gegen einen Mercedes-Jeep geknallt und ich bin dann gegen so einen Altstadtpöller geknallt mit meinem rechten Bizeps. Mhm. Hat mein Oberarm 8-fach zertrümmert. Mhm. Und dieser Pöller, mit dem ich bin auch mit meinem Nacken, Hals dagegen geknallt, habe den Pöller vom Beton rausgerissen. Und da es bei meiner Geburt Komplikationen gab und die Hebamme meine Schulter gebrochen hat und Nerven abgerissen hat, hatte ich auch eine Behinderung genau am Nacken. Mhm. Und ich hatte halt so viel Glück, dass der Schlag genau auf dieselbe Stelle kam und somit war mein Nervensystem in dem Moment lahmgelegt und ich war dann für gefühlte 3 Minuten querschnittsgelähmt. Mhm. Ich konnte nicht aufstehen, es hat gar nichts funktioniert und irgendwann, als meine Körperfunktionen zu sich kamen, habe ich gemerkt, dass irgendwas am rechten Arm nicht stimmt. Ja, und seitdem bin ich zu 80% behindert. Mein rechter Arm hängt nur noch. Ja. Ich kann den eigentlich in keinster Weise so wie früher bewegen. Ich habe jetzt genau 10 OPs hinter mir. Es gab Nerventransplantationen, Muskeltransplantationen aus dem Oberschenkel in den Bizeps, weil die Muskeln sich zurückgebildet haben. Mhm. Also ja. du hast deine Unvorsicht und dein unbedachtes Verhalten bitter bezahlt jetzt. Oh ja, auf jeden Fall. Sind da andere Leute auch noch zu Schaden gekommen? Zum Glück nicht. Also das Auto, wo mein Motorrad reingekracht ist, da war ein 10 Monate altes Kind drinnen und zum Glück habe ich nur den Vorderwagen, also hat mein Motorrad den Vorderwagen getroffen und es ist glücklicherweise zu keinem anderen menschlichen Schaden gekommen. Du sagst, das hätte ich nicht verkraftet. Ja. Du sagst, du hast vorher bist auch unvorsichtig Motorrad gefahren. Oh ja, richtig schlimm. Warum? Ich habe einen Karosseriefachbetrieb gehabt, inklusive 10 Mitarbeiter und sei es die Lehrlinge oder die Stress gesorgt und ich rauche nicht, trinke nicht, kiffe nicht, ich habe mit Alkohol und so nichts zu tun und die einzige Art und Weise, Stress abzubauen, war halt Motorrad zu fahren. Was ja Wahnsinn ist, ne? Was ja absolut irre ist, wenn man sich das vorstellt, um Stress abzubauen, Motorrad zu fahren, da kann man ja in 5 Fingern dran zählen, dass es irgendwann zum Unglück kommen muss. Ja, das hat man mir auch immer gesagt. Also ich bin ja jeden Tag nach Feierabend in die Eifel gefahren. Mhm. Bin dann halt gerast so und wenn ich dann halt nach Hause kam, dann ging es mir halt viel besser. Da kam ich wieder zu mir halt, sag ich mal. Weißt du, dass ich zum Beispiel davor zurückschrecke, an schönen Tagen mit dem Auto in die Eifel zu fahren, weil ich Sorge habe, und das passiert so oft, dass mir irgendwelche irren Motorradfahrer fast vorne auf die Motorhaube brettern, die mir entgegenkommen, in der Kurve zum Beispiel. Also so in der Eifel bin ich eigentlich vorbildlich gefahren. Ich hab die Kurven genossen und hab's nie an die Grenzen gebracht. Und das ist zwar nie Schutz genug. Ich meine, ich war wirklich ein sehr guter Motorradfahrer und sagen aber wir alle. Das ist das Problem. Ja. Aber man denkt halt, man kann es, man beherrscht es und es passiert einfach nichts. Und man denkt, ja, wenn man hinfliegt, dann steht man halt wieder auf. Ja, genau. Vor allem mein Unfall hat sich ja in der Stadt ereignet. Und das heißt, da war die Gefahr noch viel größer, wirklich andere Leute mit reinzuziehen, Fußgänger zum Beispiel, umherlaufende Kinder. Wie auch immer, ne? Es hätten der Viertel, das war ein Studentenviertel und da war sehr viel los. Mhm. Da ist immer ein Thema. Jetzt ist es weg. Gerade dachte ich schon, er ist weg. Ja, da bin ich wieder. Ah, da bist du hier. Sehr gut. Da war irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, das war im Studentenviertel, da war sehr viel los. Mhm. Aber die Straße, als ich da reingefahren bin, zuerst, da war gar nichts. Das kam halt nach der Kreuzung. Das war halt ein fataler Fehler, den ich jetzt sehr, sehr teuer bezahle. Wie baust du denn heute deinen Stress ab, wenn du Stress hast? Ja, ich gebe ja nicht auf, ne? Also ich trainiere weiter. Ich habe jetzt auch zum Beispiel fast 20 Kilo wieder zugenommen durch das Trainieren und ich repariere Autos, meine eigenen Autos, ich lackiere die und ich führe mein Leben eigentlich fast wie damals weiter, nur dass ich halt kein Kickboxen mehr mache, kein Motorradfahren. Mhm. Ich habe ein schönes Auto, der ist fast schon wie ein Panzer und damit fahre ich rum und das ist... Aber ich hoffe nicht, dass du deinen Stress mit dem Autofahren jetzt abbaust. Nein. So einen Fehler würde ich nicht noch einmal machen. Die Frage war gerade, wie baust du heute deinen Stress ab? Ich weiß nicht, ich mache das auf eine andere Art und Weise. Ich nehme meinen Hund und ich gehe mit dem spazieren in den Wald und genieße dann halt die Ruhe. Heute, jetzt nach dem Unfall, stehe ich mehr auf die Ruhe, sage ich mal. Und damals halt mehr auf den Adrenalinkick. Ne? Also kann man sagen, dass du schon ein bisschen anderer Mensch geworden bist durch den schweren Unfall? Ja, in jegliche Richtung. Ne? In jegliche Richtung. Ich war früher viel humorvoller, ich habe definitiv viel mehr gelacht. Ich meine, ich bin immer noch ein humorvoller Mensch, aber man wird ruhiger in jegliche Richtung. Mhm. Aber man denkt viel mehr nach über jeden Schritt und Tritt halt. Ne? Vielleicht hat dir das auch klar gemacht, an welchem seidenen Faden so überhaupt alles hängt, unser Leben hängt. Definitiv. Ne? Ja, das kann jedem Jahr irgendwie in anderen Zusammenhängen, kann das ja auch passieren. Und ja, wie fast bei jedem Thema denkt man immer, ach, mir passiert das nicht. Ich bin weit entfernt davon, aber man denkt immer, man ist jung und stark. Aber wenn man, solange man nicht sich an den Faden hängt, wo sich andere dran hängen, passieren Sachen, die halt fatal enden. Dann kann ich davon ausgehen, dass du auch vorsichtig oder zumindest normal Auto fährst? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Aufgrund des behinderten Arms, den du hast, kannst du nie wieder Motorrad fahren? Jein. Also da man die Nerven nicht mehr direkt an meinem Gehirn anschließen können, wo es auch hingehört, der Arzt hat halt wirklich Wunder vollbracht. Der hat halt die Nerven an andere Organe angeschlossen, wie zum Beispiel, wenn ich den rechten Arm nach außen also heben möchte, muss ich halt dabei stark einatmen. Der hat es an den Zwerchfell angeschlossen. Ach, das ist ja lustig. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich zum Beispiel meine rechte Hand, also die kaputte Hand unter kaltem Wasser halte, dann spüre ich diese Kälte an der linken Hand. Der hat das alles parallel angeschlossen. Das ist unfassbar. Also, das ist irre. Das hört sich an wie ein Roboter, ne? Wo man mal die Kabel ein bisschen verlegt hat. Ja, richtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den linken Bizeps anspanne und meinen kompletten Arm zu meinem Körper neige, dann hebt sich mein rechter Unterarm. Mhm. Also ich muss halt so immer wieder weiter trainieren und irgendwann soll sich mein Gehirn halt daran gewöhnen und ich brauche dann nicht mehr einzuatmen. Aber das ist halt noch ein langer Weg. 10, 15 Jahre kann ich vielleicht mich wieder auf einen Roller setzen, sage ich mal. Auf einen Roller. Aber würdest du das überhaupt wollen? Ja, die Menschen sagen immer halt, immer diese blöden Motorräder, das ist eigentlich nicht das Motorrad gewesen, das bin ich gewesen. Das bist also du gewesen, ja, klar, ist völlig klar, natürlich. Mein damaliger Mitarbeiter, der Meister und auch ein guter Freund, Alfred, der fährt seit fast 50 Jahren Motorrad, in dem ist noch nie was passiert, aber er fährt halt so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt. Und und wie der gesunde Menschenverstand es eigentlich vorgeben müsste. Richtig. Kemal, dann freuen wir uns, dass du das überlebt hast. Du hättest ja auch sterben können dabei. Das war schon ein heftiges Ding, wie du es gerade beschrieben hast. Und gut, dass du wieder so zurückgefunden hast und viele Sachen machst und dich trainierst. Das ist alles sehr gut. Ich wünsche dir weiterhin gute Besserung und auf, dass dir nie wieder sowas Schlimmes passiert. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, Kemal. Ja, und ich wünsche euch auch eine schöne Sendung. Dankeschön. Und genauso weitermachen wie bisher. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Sabine 32. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Hallo, Sabine. Weswegen hast du angerufen? Hallo. Es geht um mich und meinen Mann und meine Ehe. Mhm. Und zwar ist es so, dass, also momentan lebe ich von meinem Mann getrennt, seit letztem Jahr im März. Und in dieser Zeit ist es halt dazu gekommen, dass mein Mann auch Sex mit anderen Männern hatte. Und mit anderen Männern? Ist das eine neue Entdeckung für ihn, dass er auch auf Männer steht? Was heißt eine neue Entdeckung? Also wir sind insgesamt 8 Jahre zusammen. Wie viele Jahre? 8 Jahre sind wir zusammen. Davon wären wir jetzt das 3. Jahr verheiratet. Mhm. Oder sind es noch? Und der hat mir das erste Mal, also wir haben immer offen über alles gesprochen und auch über unsere, was wir uns so beim Sex vorstellen. Mhm. Und er hat mir relativ früh, also so vielleicht, also es war noch im ersten Jahr, hat er mir halt erzählt, dass er die Fantasie hat, irgendwie, dass er dabei Frauensachen trägt und keine Ahnung, ich habe da sehr locker und offen drauf reagiert, sage ich mal. Mhm. Und über die Jahre war das dann so, dass das immer mal wieder zum Thema geworden ist. Mhm. Aber so, dass er dann, das sage ich mal in Anführungsstrichen, auch richtig ausgelebt hat, so zum Beispiel, dass er sich auch Pornos mit Schwulen geholt hat oder so, ja, sich diverse Sachen im Internet angeguckt hat, das kam dann im vermehrt in den letzten 3-4 Jahren und das ist dann immer mehr geworden. Also, als ihr dann noch zusammen wart und jetzt, wo ihr getrennt lebt, hat er nun auch einen realen Kontakt mit Männern. Genau. Und du bist sicher, dass er vorher keinen realen Kontakt hatte mit Männern? Doch, also es gab mal eine Situation, da waren wir, sind wir raus gewesen und also mein Mann ist, also er kommt, also es war schon immer so, dass mein Mann auch immer von Männern, sag ich mal, angeflirtet wurde. Mhm. Ne? Der scheint da so ein Typ, sag ich mal, vom Aussehen her zu sein und das ist halt immer mal wieder passiert und wir waren halt raus und dann ist das auch gewesen und dann meinte er dann so, ja, ich weiß nicht und soll ich, ob er das jetzt mal so, ob er mal drauf eingehen sollte und dann habe ich gesagt, ja, weil ich sag mal so, wenn man das irgendwie fühlt oder spürt, dass man das probieren möchte. Also du hast ihm quasi grünes Licht gegeben, probier's mal aus. Genau, man muss es ausprobieren, um zu wissen, ob es einem gefällt und ich kann es doch eh nicht ändern. Tolerante Frau. Und er hat das ausprobiert und was hat er dir erzählt danach? Die sind dann erstmal da, wo wir waren, sind die auf Toilette gegangen zusammen. Und ich muss halt dazu sagen, also ja, die sind halt auf Klo gegangen und dann sind die da irgendwie zusammen auch erwischt worden. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall sehe ich, wie die beiden rausfliegen. Moment. Du warst mit deinem Mann unterwegs. Genau. Da hat irgendein Mann mit ihm geflirtet. Ja. Und dann ist er gleich mit diesem Mann auf irgendeine Toilette gegangen. Ja, nee, die wollten, dass sie so ein bisschen privater und die wollten jetzt so, ich dachte, also ich bin davon, also ich nehme mal an, dass sie dann so, also es war da ziemlich voll und es war Karneval und keine Ahnung, vielleicht wollten die irgendwas bequatschen oder sich näher kommen, weiß der Geier. Auf jeden Fall sind die dann auf eine Toilette gegangen? Das weiß ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, was da genau passiert ist. Ich habe die beiden nur dann gesehen, wie die halt rausgegangen sind und ich bin dann hinterher. Ja. Und da fragt man doch, was war denn da? Hast du nicht gefragt, was war? Nee, also ja, du wirst das jetzt vielleicht auch krass finden und so, dass ich da nicht nachgefragt habe. Also wenn ich dir jetzt auch sage, dass wir wir haben den Mann nachher mit uns zu uns nach Hause genommen, ne? Und was habt ihr mit dem Mann gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ach so, dann habt ihr Moment, langsam. Ihr habt den Mann mit nach Hause genommen und dann ich bin ein sehr offener, toleranter Typ so, ne? Also ich sag, also immer okay, keine langen Einleitungen. Hatten die beiden Männer in eurer Wohnung Sex? Also er hat damals gesagt nein, ne? Ich bin in der Wohnung, die Wohnung war ziemlich groß und ich bin in einem anderen Zimmer gewesen und dann nach einer halben Stunde ungefähr höre ich, wie der Mann geht und dann kam mein Mann zu mir und meinte, das hätte nicht funktioniert, das wäre nicht gegangen und die Situation ist vor 5 Jahren passiert und jetzt bei der Trennung hat er zugegeben, dass da doch was gelaufen ist, damals schon. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Licht in die Vergangenheit gebracht. Jetzt seid ihr aber seit einem Jahr getrennt. Warum seid ihr getrennt? Der Auslöser war, dass er mir fremdgegangen ist mit einer anderen Frau und dann auch direkt 4 Wochen bei ihr gewesen ist. Aber eigentlich alles in allem ist es auch daran kaputt gegangen. Weil ich habe ihn dann zum Beispiel einmal erwischt, wie er dann im Schlafzimmer war und sich alles weggeklebt hatte. so dass also der, ne, du weißt, wie ich meine. Nee, weg, also alles vorne weg. Rum den Schwanz richtig so mit Klebeband weggeklebt, so dass wenn er jetzt Unterwäsche angehabt hätte, dass das ausgesehen hätte, als wäre er richtig eine Frau. So. Oder ich habe ihn erwischt, wie er meinen Nagellack auf den, also hat er sich die Fußnägel lackiert und sowas, ne? Und dadurch, dass das immer mehr wurde und er, verstehe. Das wurde mir dann zu krass. Das heißt, das ging dann von dir aus? Ja, im Unterbewusstsein schon. Also ja. Wir wurden halt bei, also ich muss dazu sagen, wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Zwei. Oh, wo leben die? Bei uns beiden. Also wir sind zwar als Paar getrennt, aber wir sind als Eltern noch zusammen. Also wir haben das Wechselmodell und die leben bei mir und aber bei ihm. Ihr wohnt auch getrennt? Wir wohnen auch getrennt, so. Ja. Jetzt, Sabine, jetzt rufst du mich an. Warum? Ja, weil ich ganz, also weil er jetzt so seit ein paar Wochen das zwar auch intensiv auslebt. Ich muss halt jetzt, also er sagt, dass, ich muss es dir sagen, also denn er nimmt Amphetamine, ja, und er sagt zu mir, das wäre nur, wenn er diese Amphetamine nehmen würde, ne? Was ist dann nur? Dass er dann nur dieses Verlangen hätte mit Sex mit Männern. Wenn er nichts nehmen würde, dann würde er gar nicht daran denken und dann würde es ihn sogar manchmal selber anekeln, was er da gemacht hätte. Weil er versucht jetzt auch seit ein paar Wochen mir zu signalisieren, dass er gerne möchte, dass wir wieder zusammenkommen. Aber ne? Weil jetzt stopp mal, jetzt mal gelinde gesagt, halte ich das für großen Schwachsinn. Wenn er eine bisexuelle Ader hat, und offensichtlich scheint er die ja zu haben bei den Vorfällen, die du mir schilderst, tritt die nicht erst in Erscheinung, wenn er eine Droge nimmt. Genau. Aber er sagt zu mir, er wäre bei einer Psychologin gewesen und die hätte ihm das gesagt. Ach, das so versuche ich mir das. Ich vermute, dass er eher schwul ist als bisexuell. Vielleicht ganz sogar ehrlich. Das. Vielleicht braucht er einfach die Drogen, um enthemmter zu sein. Genau, vielleicht, das habe ich auch gesagt. Ja. Ja, aber er bestreitet das. Jetzt bist du gebremst, er will wieder zurück in die Ehe, aber du bist gewarnt und bist unsicher. Was heißt gewarnt? Also ich sag mal so, ich kann gewisse Sachen, kann ich tolerieren oder nenne es ertragen, keine Ahnung, weil ich finde, also ich kann auch Sex, also ich trenne Sex und Liebe, ja. Und deswegen wäre das für mich jetzt auch kein Problem, wenn er da irgendwas ausleben würde. Das Ding ist nur, am Ende habe ich einen Mann geheiratet und habe ich einen Vater von meinen Kindern geheiratet. Und ich möchte auch mit einem Mann... Nee, Sabine, weißt du, was das Problem bei euch ist, glaube ich? Also du bist eine sehr tolerante Frau, das muss man schon sehr anrechnen. Aber du müsstest ja erstmal wissen, woran du wirklich bei ihm bist. Ja, genau. Was ist denn mit dem eigentlich los? Es kann ja in jeder Sekunde auch passieren, dass es eben nicht nur um Sex bei ihm geht und um sich mal als Frau anzuziehen, sondern vielleicht verliebt er sich ja auch irgendwann komplett in einen Typ. Und ja gut, der kann sich aber auch, man verliebt sich immer in Menschen und nicht in ein Geschlecht. Das kann ja auch passieren, dass er sich in eine andere Frau verliebt. Natürlich. Ne? Da würde ich mir jetzt nicht so, da mache ich mir nicht den Kopf. Deswegen ist einfach nur, ich glaube, am Ende habe ich es bereut, dass ich am Anfang so tolerant gewesen bin, weil ich glaube, wenn ich nicht so das Grün gegeben hätte, dann wäre es okay, dann wäre es vielleicht auch nur eine Frage der Zeit ja, gewesen. Aber, das wäre rausgebrochen. Ja, was empfindest du denn noch für ihn? Also das Ding ist, dass wenn wir zusammen, wir unternehmen auch noch was zusammen mit den Kindern und so, also ich sage, wir verstehen uns super. Das ist der... Hallo? Jetzt ist Sabine verstummt. Hallo, oh, warte. Was ist denn heute los? Es gibt immer so kleine... Hallo? Ja, ich verstehe dich. Jetzt bist du wieder da, Sabine. Die Frage war gewesen, was du für ihn empfindest. Ja, ich glaube schon, dass ich ihn noch liebe. Und als Vater meiner Kinder und als besten Freund habe ich nie aufgehört, ihn zu lieben. Und ich glaube auch als Mann liebe ich ihn irgendwo noch. Deswegen ist das aus sexueller Sicht, weiß ich nicht, ob da nicht irgendwas kaputt gegangen ist. Begehrst du ihn denn noch? Ja, schwierig. Nicht mehr, also es ist nicht mehr so, es ist jetzt so, in dem Jahr der Trennung hatte ich auch irgendwie Sex mit anderen Männern. Also ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall Männer, die ich mehr begehre. Und das ist auch etwas, was mich klingt. Also wo ich mit denen ich eher jetzt Sex haben möchte als mit ihm. Ja. Also für mich das ganz komplett Außenstehende und aufgrund der Informationen, die du gerade genannt hast, klingt es eigentlich so, lass zunächst die Hände davon, wieder zurück in die Gemeinschaft zu gehen. Sondern versuche es, ich meine, das ist ja ideal, ihr seid gute Freunde, ihr könnt das mit den Kindern gut managen. lass das erstmal noch eine Weile so laufen. Der soll erstmal wissen, was mit ihm los ist und eine Identitätsfindung finden. Solange der so einen komischen Kram erzählt, wie mit den Amphetaminen, würde ich der ganzen Sache noch nicht über den Weg trauen. Vielleicht hat er auch Angst vor der eigenen Identität und will jetzt irgendwie wieder zurückflüchten in die Ehe. Ja. Ich wäre vorsichtig, Sabine. Aber ich meine, was ihr allemal mal tun könntet, wäre ja, dass ihr zusammen zu einer Eheberatung mal geht. Das haben wir damals gesagt. Weißt du, warum das? Was werden wir denn eine Eheberatung sagen? Und dann erzählen wir das eine Eheberatung, dann fällt die doch vom Stuhl. Weißt du, was ich meine? Und dann, naja, die haben so einiges auch schon gehört. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, also das ist ja... Okay, ist nicht jedermanns Sache. Ja, genau. Und ich habe auch all die Jahre, also bis heute wissen viele Leute nicht, warum wir uns getrennt haben. Mhm. Und ich habe auch in der ganzen Zeit mit niemandem darüber gesprochen. Das Ding ist, ich habe dann nachher halt auch Panikattacken gekriegt am Ende der Ehe. Ich war ziemlich, also es war... Kann ich verstehen. Es war ja, nee, also, ist alles kompliziert. Aber pass auf, ich mache einen Vorschlag. Also von meiner Seite aus, ich sage dir, würde ich dir, wenn ich dein guter Freund wäre, würde ich sagen, Sabine, bleib erstmal auf Abstand. Lass dich noch nicht wieder auf was Nahes ein. Sei befreundet mit ihm, manage das weiter gut mit den Kindern, das ist wichtig. Aber du kannst gerne noch eine Einschätzung von meiner Psychologin haben, die mitgehört hat. Das kann ja nicht schaden. Nee, so, gerne. Sabine, dann viel Glück wünsche ich, alles Gute. Hör mal, pass auf, ich und also ja, danke schön, ne? Aber sonst geht's mir gut, ne? Alles keine Sorge. Aber ich muss dir sagen, also wir finden dich richtig cool und wir wollten fragen, ob wir vielleicht eventuell 2 Autogramme von dir haben können. Aber sehr gerne. Mit großem Vergnügen. Dann sagst du gleich der Christina, meiner Psychologin, deine Anschrift oder eure Anschrift, okay? Ja, machen. Ja, alles klar. Super. Sabine, du legst auf, wir melden uns gleich. Ciao. Hier ist Nancy. Nancy ist 39. Guten Morgen, Nancy. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nancy. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht darum, dass ich heute bzw. gestern Morgen eine Stereotaxie erfolgreich überstanden habe. Du erklärst uns, was das ist. Natürlich, gerne. Eine Stereotaxie ist die Biopsie eines Hirntumors. Mhm. Das heißt, man wird vorbereitet, man bekommt ein Gestell an den Kopf geschraubt unter die Haut, damit sich der Kopf halt nicht mehr bewegt. Ja. Meine Stimme ist noch ein bisschen weg. Dann werden Bilder verglichen von einem CT und einem MRT. Die werden übereinander gelappt, damit man Koordinate berechnen kann, beziehungsweise der Computer berechnet die. Ja, dann wird der Kopf aufgeschlitzt, auseinandergespreizt und dann wird da ein Loch eingebohrt. Und dann werden Proben entnommen, schichtweise Proben von dem Tumor, um zu gucken. Ja, und das ist heute, also sprich gestern, bei dir gemacht worden. Gestern Morgen um 8 bin ich in OP gekommen, genau. Und dann können wir heute Abend so normal miteinander reden schon wieder, das geht. Natürlich. Du bist noch im Krankenhaus. Ja, natürlich. Naja, hätte ja sagen können, dass man da von der Narkose oder... Also ich war schon 5 Stunden in Vollnarkose, das ist schon richtig tief gewesen, klar, ne? Obwohl das Gehirn eigentlich keinen Schmerz empfindet. Mhm. Aber ich war auch, so, jetzt ist, sehr früh wach. Jetzt... ist das entnommen worden? Das heißt, du hast einen Gehirntumor. Genau, also ich habe einen, man geht davon aus, gutartigen Gehirntumor, weil der halt schon 13 Jahre im Kopf ist. Wie groß ist der? Der ist 3,5 Zentimeter mal 2,5 Zentimeter. Ja, na, ist schon einiges. Schon, ja, genau. Ja. Hat sich aber nie verändert. Spürst du das irgendwie, dass der auf irgendwelche Sachen drückt, dass du schlecht sehen kannst? Nein. Also der ist, das ist ein reiner Zufallsbefund gewesen. Ich war damals in Behandlung aufgrund eines Tinnituses mit einhergehenden Schwindelattacken. Daraufhin wurde ein Kernspin gemacht, daraufhin wurde er entdeckt. Letztendlich wurde aber abgeklärt, dass der Schwindel vom Morbus Menier kommt, worunter ich auch leide. Und also nichts mit dem Tumor zu tun hat. Ja. Das hast du gerade gesagt, das ist ein gutartiger Tumor. Aber heute hat man nochmal etwas entnommen. Warum das nochmal? Nein, man hat heute das erste Mal was entnommen. Ich habe mich also jetzt 12 Jahre gesträubt dagegen, dass man mir den Kopf aufbohrt. Aber woher wusstest du bisher, dass der gutartig war? Ich hatte 5 Diagnosen, irgendwann 2003, das war so die erste Zeit. Da habe ich dann 10 Jahre gar nichts machen lassen, weil... Aber ja. die Diagnose beruhte auf einer letztendlich Vermutung, weil man ja keine Gewebeprobe entnommen hatte. Genau. Und nachdem ich jetzt zweimal hintereinander oder recht schnell hintereinander im Krankenhaus gelandet bin aufgrund verschiedener Symptome, die aber mit meinen anderen chronischen Erkrankungen zu tun haben. Ach so, sollte das endgültig erstmal abgeklärt werden? Hat mein jetziger Mann dann gesagt, Feierabend, wir überlegen uns jetzt, was wir tun können. Wir besuchen Professoren, das haben wir getan, ganz tollen Menschen. Wir haben ganz tolle Leute kennengelernt, die sich halt mit diesem Gebiet auskennen, die das auch mitentwickelt haben. Aber du hast doch wahrscheinlich jetzt noch nicht ein definitives Ergebnis. Nee, jetzt noch nicht. Das dauert ein paar Tage wahrscheinlich. Genau, also ich denke, das Ergebnis wird sein, entweder medikamentöse Verkleinerung, weil auch ein gutartiger Tumor gehört nicht in den Kopf, das ist so, oder durch Strahlentherapie. Rausnehmen wollen sie ihn nicht komplett, weil bei der Größe halt passieren kann, dass das Gehirn so nachrutscht. Ah ja. Und bei einer langsamen Bestrahlung kann sich das Gehirn auch langsam ausbreiten. Aber das ist ja schon verrückt, dass du das so lange vor dir hergeschoben hast. Ja. Man hätte ja vielleicht vor 3, 4, 5, 6 Jahren, war der kleiner und dann wäre das weniger Bestrahlung gewesen. Ja, aber ich denke auch, nee, der war nicht kleiner. Also der ist von 2003 an, die Bilder sind identisch mit 2013. Ach so, verstehe. Also es hat sich nichts verändert. Das heißt, wer weiß, wie lange du den schon mit dir rumgetragen hast vorher und niemand hat es mitbekommen. Genau. Und von daher, also ich denke auch die Kinder, ich habe 2 Kinder, die sind jetzt 16 und 18, die wären jetzt auch alt genug. Wenn jetzt irgendwas passiert wäre, dass sie sich hätten auch mit meinem Mann allein versorgen können. Also man sucht, glaube ich, erstmal, oder man versucht, das drumherum abzustecken. Ja. Was ist das für ein Gefühl, Nancy, wenn man so lange weiß, ich habe einen Gehirntumor, gut, die Ärzte haben vermutet, der ist gutartig, aber immerhin, man hat das Wissen, dass man einen Gehirntumor hat. Was ist das für ein Gefühl? Also die 8 Jahre habe ich sehr erfolgreich verdrängt. Ganz normal arbeiten gewesen, Familienleben, was alles dazugehört. Und dann irgendwann fing es an, wo es wieder durchkam. Die Schwindelanfälle wurden häufiger, die wurden stärker. Obwohl ich gewusst habe, vom Schwindelzentrum, dass es wirklich vom Ohr kommt. Aber es machte sich, also ich habe die letzten 1,5 Jahre unwahrscheinlich an Lebensqualität eingebucht. Lebensqualität? Genau, habe ich verloren, weil ich einfach nicht mehr das gemacht habe, was ich vorher gemacht habe. Mit der Angst, ich gehe raus, falle um und bin tot. Also dann muss man was unternehmen. Genau, also ich bin ein absoluter Lebensmensch. Aber da hat dein Partner dich auch ein bisschen gedrängt. Er hat gesagt, Nancy, jetzt muss mal ordentlich mal was unternommen werden. Genau, also ohne den hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Wie lange dauert das jetzt, bis du definitiv ein Ergebnis hast? Ich hoffe, ja gut, jetzt haben wir noch den blöden Feiertag. Schön wäre es Mittwoch, aber ich denke eher Freitag, weil es ist ja sofort in die Pathologie runtergegangen. Und die Einschätzung des Professors ist nach wie vor von der Vermutung her, dass das gutartig ist. Genau, nach wie vor ist ein gutartiger. Und dann könnte man quasi bald schon mit der Bestrahlung anfangen oder mit den Medikamenten, was auch immer. Genau. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Man hat dir heute den Kopf aufgemacht und aus deinem Gehirn was rausgenommen. Spürst du irgendwas im Moment? Gar nicht. Also ich habe keine Schmerzen hinterher gehabt, keine Kopfschmerzen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben sich auf meine Kosten lustig gemacht. Die haben einen netten Zopf gemacht, die Ärzte. Was haben die Fopp gemacht? Einen Zopf gemacht. Ich habe ja so einen Undercut. Also ringsrum abrasiert und oben drauf lang. Achso. Haben die mir oben eine schöne Schleife reingebucht. Siehst du, das meint ihr jetzt, wenn die Langeweile im OP haben, machen die dann solche Spielereien? Ja, das ist die Rache. Das war die Rache. Wir haben uns schon angelegt und ich glaube, das war Rache. Nein. Aber also, du bist in guten Händen, hast du gerade schon gesagt. Und du bist guter Dinge. Also mir geht's richtig gut. Mensch, Nancy, dann drücken wir die Daumen, dass es wirklich ein gutartiger Tumor ist und dass man den so, wie du es gerade beschrieben hast, in den Griff bekommt. Vielleicht ist er in einem Jahr weg. Wer weiß. Nee, ich will im Juli offen oder nein. Ah ja, okay. Also so nicht. Es ist ja schon entlastend, wenn die jetzt definitiv sagen, der ist gutartig und dann kannst du auch noch normal fahren. Und also schon die OP war entlastend. Ja, ich merke es einfach. Nancy, dann wünsche ich schöne, erholsame Tage auf Norderney. Dankeschön. Wünsche dir natürlich, dass der Tumor gutartig ist und rundherum einfach gute Besserung und alles Gute für dich. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, gleich haben wir 1.30 Uhr und hier ist unser Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Hotel Mama. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die, obwohl schon etwas älter, immer noch bei der Mama wohnen und sich von der Mama so nach Strich und Faden bedienen lassen. Und natürlich auch sehr gerne mit betroffenen Müttern oder auch Vätern, die Väter gehören da ja auch zu, einmal mit Müttern und Vätern, die sagen, naja, okay, unser 45-jähriger Sohn kann doch gerne bei uns wohnen und wir waschen ihm gerne die Socken und räumen ihm gerne das Kinderzimmer auf. Oder auch gerne, natürlich möchte ich sprechen mit Müttern oder Vätern, die sagen, mein Gott, der Kerl ist jetzt schon so alt, oder vielleicht auch erst 8 oder 29, der müsste mal endlich auf eigene Beine stehen. Wir machen das zwar noch für ihn, aber irgendwie geht's uns schon gegen den Strich. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Hotel Mama sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch an vor der Sendung zwischen 1 Uhr und zwischen 0 Uhr und 1 Uhr oder während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Hubertus und Hubertus ist 77. Guten Morgen, Hubertus. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie ich schneller aus der Welt scheiden kann. Und zwar so, dass ich auch nicht mehr gefunden werde. Warum willst du aus der Welt scheiden? Oh, weil ich keinerlei Kontakte mehr habe. Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Das heißt, gesundheitlich, körperlich bist du eigentlich ein fitter, älterer Herr? Ich habe zwar Angstattacken in meinem Kopf, aber die sind angeblich, was die Ärzte sagen, da haben sie kein Rezept für. Du willst aus dem Leben scheiden aus Einsamkeit? Absolut, ja. Seit wann bist du einsam? Seit 10 Jahren. Was ist da passiert vor 10 Jahren? Ich hatte einen Crash. Bitte? Ich hatte einen Crash. Ein Crash? Mhm. Was heißt das? Ja, ich konnte die Kinder nicht mehr mit Geld versorgen. Du hast viele Kinder? Ich habe 3. Ja, und du konntest die mit Geld nicht mehr versorgen, weil du das Geld verloren hast, oder wie? Ja, weil ich Probleme hatte mit dem Finanzamt. Okay. So, dann hast du die... wie viel hast du den Kindern denn früher gegeben? Das waren etliche 1000. Und kontinuierlich? Ja, sie haben studiert. Mhm. Sie haben Jobs. Und ja. So, und nachdem du nichts mehr geben konntest, haben die sich von dir abgewandt? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie mir ihre Kinder nach Essen geschickt haben, um bei mir Geld zu holen. Dann habe ich ihnen erklärt, ich habe keins mehr. Und alle 3 Kinder sind gleichermaßen im Verhalten ähnlich oder gleich? Ja. Einer ist dabei, der hat sich nach einem Jahr wieder gemeldet, meinte, er bräuchte wieder Geld. Es gab also wirklich keinen Streit zwischen euch? Nein. Sondern die haben wirklich sofort den Kontakt abgebrochen, nachdem der Papa nicht mehr zahlen konnte. So ist es, du sagst es. Die waren dann ja schon erwachsene Leute. Ja, das heißt, die haben 45 war der Mark, der Olaf war 55, Maria war 45. Was machten die denn von, oder was machen die so vom Beruf? Ja, Maria ist Lehrerin. Mhm. Bei Mark weiß ich nicht, der war in so einer Computerbude. Ich hatte ihm noch mal vor einem Jahr ein Angebot gemacht bei Freunden, die ich kannte. Die wollten ihn auch umsonst studieren lassen in Kalifornien. Ich war viel unterwegs. Mhm. Und er ist aber in der dörflichen Idylle geblieben. Und der dritte? Ja, und der dritte, der ist von einer Firma zur anderen gesprungen. Der hat gemeint, er könnte nach einem Jahr mal wieder schnell vorbei und gucken, dass er Geld tankt. Gut, aber es sind Leute, alle drei haben offensichtlich eine gute Ausbildung gehabt. Ja, darauf habe ich geachtet. Hast du darauf geachtet? Meine Ausbildung war sehr schwierig. Mhm. Warst du denn früher ein sehr wohlhabender Mann? Ja, kann man so sagen, mhm. Ja. Wir reden immer von dir. Was ist mit der Mutter der Kinder? Die hat sich zurückgezogen. Die war auch erst auf dem Dorf und wohnt jetzt irgendwo in Wiesbaden. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber sie hat wahrscheinlich eine Nummer, die man nicht erreichen kann. Ihr seid de facto getrennt oder sogar geschieden? Wir sind geschieden. Seit wie vielen Jahren? Seit 8 Jahren. Ah ja. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich das wirklich katastrophal finde, was da deine Kinder mit dir machen, wenn es wirklich nur um das Geld geht, den Vater allein zu lassen, das ist eine Schande. Mhm. Aber da kannst du dir jetzt auch nichts mehr für kaufen, wenn... Nein, ich habe eigentlich nur noch Lust, weißt du, mich sang- und klanglos zu verabschieden. Weißt du, was mich so wundert? Ich habe den Versuch bereits gemacht, aber mit Rückversicherung und da bin ich dann mehr oder weniger gerettet worden. Und eine Tagesklinik mit vielen, vielen Psychologen gelandet. Und seither habe ich eigentlich eine Aversion gegen Psychologen. Was hast dem, du denn, was ich da erlebt habe. Ja. Wie hast du denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Ich habe Tabletten genommen. Mhm. Du gestattest, Hubertus, dass ich mal spontan einfach so ein Gefühl formuliere. Ja. Das Gefühl ist, ich spreche mit einem Mann, 77, der sehr sympathisch ist, der gebildet ist, der gesund ist, dem das Leben jetzt übel mitgespielt hat, der in eine üble Situation geraten ist, die ich aber von meiner Warte aus, aufgrund dessen, was ich gehört habe, nicht als ausweglos sehe. Mhm. Eine Reaktion, dass deine Kinder dich so schlecht behandeln. Mhm. Und daraus den Schluss zu ziehen, sich das Leben zu nehmen, das sind die gar nicht wert. Mhm. Ich glaube auch, dass du ein kommunikativer Mensch bist, so wie du sprichst. Ich habe auch keine große Lust mehr, weißt du? Ja, aber wahrscheinlich aufgrund... Ich hab dann auch ringsrum mich zurückgezogen. Es gibt keine Dialoge mehr in dem Sinne. Und aber vielleicht ist genau das der Fehler. Mhm. Du hast doch bestimmt früher auch einen Freundeskreis gehabt. Ja. Ich hatte ein, zwei Freunde mal angesprochen, als es mit meinem finanziellen Crash bei mir runtergebrochen war. Aber wie sagt man, Freunde in der Not gehen 1000 auf ein Lot. Mhm. Das heißt, du bist von denen auch enttäuscht. Ja. Du bist Menschen enttäuscht. So kommt mir das vor. Mhm. Ja, ich fahre in die Stadt und gucke mir Menschen an. Wohnst du in einer größeren Stadt? In Essen. In Essen. Mhm. Genau, hast du gerade gesagt, da kamen die Enkel ja auch hin. Da haben sie. Ja. Und die bettelten um Geld. Ja. Ich kann das gar nicht glauben, dass du sterben willst. Mhm. Ich ahne das, dass natürlich diese Einsicht. Nein, ich habe das, sagen wir mal so, ich habe das technisch vorbereitet, weißt du, dass ich von der Nachtfähre in die Ostsee springe. Das ist so unsere Heimatsee. Ich bin gebürtiger Danziger. Mhm. Und in der Ostsee liegt mein Vater auch. Nach Angaben des DRK haben die Russen ihn damals vom Hauptverbandsplatz in die Ostsee geschoben. Mhm. Und vielleicht treffe ich ihn da unten. Aber du rufst mich an und erzählst mir davon. Mhm. Warum? Ja, weil ich dich für einen praktischen Psychologen sprechen höre und dass du mir vielleicht den einen oder anderen Rat geben kannst. Ja. Weil die Psychologen, die ich bislang erleben durfte, das war, wie man so sagt, nicht das Wahre. Ja. Ich kann verstehen, dass du skeptisch bist bei Psychologen. Da gibt es wirklich viele, wo das einfach nicht funktioniert. Da muss man ja eine klare Ebene haben. Ja. Du weißt wahrscheinlich auch, wenn du öfters mal unsere Sendung hier gesehen hast, dass ich durchaus auch dem Wunsch, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, unter gewissen Umständen, dass ich das verstehen kann, vor allen Dingen, wenn man krank ist. Ja. Aber ich bin auf der anderen Seite natürlich auch, solange es irgend möglich ist, ein Befürworter des Lebens, weil ich das für ein großes Geschenk von wem auch immer, ich komme jetzt nicht mit religiösen Floskeln, keine Sorge, ist ein großes Geschenk halt, dass wir leben dürfen. Ja, weißt du, ich habe so meine sieben, ich sage immer, meine sieben Leben gelebt, nicht? Ja, und, aber du bist ein gesunder Mann, Hubertus. Ich habe sehr viel erlebt, wie man so schön sagt. Und das ist dann... Hubertus, ich höre, du bist körperlich nicht krank, was ja auch schon eine große Gnade ist, wenn man 77 ist und fit ist. Und ich spüre, dass du kein schwer depressiver Mann bist, also auch nicht seelisch schwer krank bist. Daraus schließe ich für mich, dass du eine Chance für das Leben noch hast. Mhm. Und dass du aber nicht genug... Du hast dich ja komplett zurückgezogen aus dem Leben. Ja. Und das ist, glaube ich, der fatale Fehler. Ich glaube, wenn du mit deiner Intelligenz, deiner Lebenserfahrung überlegen würdest, wo kann ich mich wieder ins Leben hineinführen, durch ein Hobby, durch irgendwelche, wo ich irgendwie mit Menschen was zu tun habe, oder ich kaufe mir ein, oder vielleicht auch durch ein Haustier, oder ich weiß es nicht, durch irgendwas. Ich weiß es nicht, aber ich könnte fast wetten, dass du nach einer gewissen Zeit auch wieder Freude am Leben empfinden könntest. Und diesen Wunsch des Sterbens erstmal nach hinten schieben würdest. Ja, im Moment ist es so, der Lebensgefährtin, mit der ich jetzt seit über 30 Jahren zusammen bin. Moment, es gibt eine Lebensgefährtin? Ja, die hat jetzt auch gesagt, dass wir hatten einen Lottogewinn, weißt du? Mhm. Und dann, vertrauensselig wie ich bin, habe ich ihr gesagt, dass sie das verwalten soll. Und jetzt stelle ich fest, dass sie das Geld verpulvert hat in dem Sinne, ja. Und versucht mir noch die Schuld daran zu geben, dass sie... Jetzt bin ich aber platt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist ganz alleine, aber es gibt eine Lebensgefährtin. Ja, die... Die wiederum dir jetzt auch übel mitgespielt hat. Die mir die Sanitäter geschickt hat, als sie hörte, dass ich... das war diese Rückversicherung. Ja. Dass ich die Tabletten genommen hatte und dann bin ich, wie gesagt, in dieser Tagesklinik gelandet und... Ich finde, dass du in einer großen Krise bist. Da gibt's gar nicht zu reden. Und diese Tagesklinik, das war, naja. Ja, das habe ich schon verstanden gerade. Mm. So, Hubertus. Das waren so diese Hilfspsychologen. Du bist in einer großen Lebenskrise, die ich aber nicht für final halte. Ja, ich schaue nicht. Und ich finde, ich dass du alles soweit vorbereitet, wie gesagt, dass der Schlusspunkt kommt. Und ich glaube, dass wenn du tief in dich hineinhörst, es Dinge gibt, die dich am Leben auch noch erfreuen. Oder die dich erfreuen würden, wenn sich die Gemengelage etwas verändern würde. Und hey, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem amerikanischen Freund, wo ich dachte, naja, vielleicht hast du da wieder einen Einstieg, aber das war dann auch nicht der Fall. Er sagte zum Schluss, Hubertus, du bist zu alt. Ach, du bist nicht alt. Du bist überhaupt nicht alt. Ich habe ja schon mit 90-Jährigen gesprochen, die fantastisch mit ihrem Leben zurechtkamen. Das ist schön. Ich verurteile die Selbsttötung nicht. Ich sag's nochmal und habe unter gewissen Umständen auch Respekt davor. Aber ich, all meine Intuition und meine 20 Jahre Erfahrung, die ich hier sitze, sagen mir, das ist bei dir noch nicht gewährleistet. Und du hast noch, wenn du es willst, du hast noch eine Chance, wieder ins Leben zurückzukommen. Aber nur, wenn du es auch willst. Hubertus, ich gucke auf die Uhr, das ist ganz misslich. Du weißt, ich habe ja nur einen gewissen Zeitrahmen hier. Entschuldige. Nein, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Ich will nur damit sagen, dass wir uns jetzt gleich verabschieden müssen. Ja, ist gut. Du hast keine gute Meinung vom Psychologen. Nein, nicht viel. Also die lassen sich meine Story erzählen und erzählen dann einen Teil ihrer Story. Ich weiß. Tust du mir trotzdem einen Gefallen? Ja. Tust für mich einfach mal. Vielleicht kann es ja einen Mini-Effekt geben. Gestatte uns, dass wir dich nochmal anrufen, das heißt, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Mhm. Die Frau Christina ist das heute. Aha, ja. Und dann könnt ihr nochmal reden. Und wenn es dir zu dumm und zu bunt wird, sagst du, okay, wir beenden das Gespräch, okay? Ja. So machen wir es. Ja, ich danke dir. Ich würde mich so freuen, wenn wir in einem halben Jahr nochmal sprechen könnten, Hubertus. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir. Alles Gute. Du legst auf, wir melden uns. Für deine Worte, Jan. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Andreas ist hier. Andreas ist 36. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Andreas, du rufst vom Auto aus an. Ich höre es schon. Ja, ich versuche jetzt den nächsten Mal anzuhalten, auch mal auf den Standstreifen irgendwo. Die Sache ist mir so wichtig, dass mir das irgendwo das wert ist, einfach. Das wäre mir sehr recht, wenn du anhalten würdest. Bist du LKW-Fahrer? Ja, ich ging nur darum, ich bin gerade in der Baustelle, deswegen geht es dann schlecht. Aber ich wollte schon mal anfangen. Mir geht es darum, ich habe eine Ehe hinter mir. Und eine Ehe hinter dir? Ja. Mhm. Also mit der Frau insgesamt 15 Jahre zusammen gewesen. Mhm. Und daraus ist ein Kind entstanden. Ja. 4,5 Jahre jetzt. Und da läuft da alles gut. Alle 14 Tage sieht man den Kleinen. Aber von der Frau getrennt? Getrennt, ja. Okay. So, 1,5 Jahre später. Jetzt steht das Auto, sehr gut. Eine andere Frau kennengelernt. Mhm. Das hat auch nicht geklappt, auch wieder ein Kind entstanden. Ach du je. Hey, was heißt ach du je, wenn da habt ihr dann nicht richtig aufgepasst, dass ihr noch nicht richtig aufgepasst, ja. Ja. Ich habe den Fehler begangen. Also zwei Kinder hast du schon. Ja, wo ich auch Unterhalt bezahlen muss. Und jetzt habe ich eine Freundin, die auch keine Kinder hat bisher. Wie alt ist deine Freundin? 34. Ja. Tja, jetzt würde ich einfach mal wissen, wie ich mich jetzt noch weiter verhalten soll. Moment, du bist jetzt mit einer neuen Frau zusammen. Die hat bisher auch keine Kinder. Möchte aber noch ein Kind wenigstens. Ach so. Wie lange bist du mit der Frau jetzt zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Und die möchte auf jeden Fall jetzt bald ein Kind haben? Ja, irgendwann möchte sie sich mal fortpflanzen. So sagt sie mir immer. Und das war ja von vornherein klar und wir lieben uns auch, aber irgendwo steht dieses immer irgendwo dazwischen. Sie sagt, irgendwann möchte sie sich mal fortpflanzen. Ist das wirklich irgendwann oder hast du den Eindruck, es drängt ihr jetzt doch, das zu verwirklichen? Ja, sie sagt halt, die Uhr läuft ab, biologische Uhr sozusagen, und irgendwann muss es mal soweit sein. Du möchtest kein weiteres Kind haben? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Es geht mir nur darum, um irgendwo auch finanziell gesehen. Ich meine, ich bin Fernfahrer. Hallo? Hallo? Ja, okay, jetzt bist du wieder da. Mhm. Ich bin Fernfahrer, die ganze Woche unterwegs und nur am Wochenende zu Hause. Man sieht sich eben auch nur am Wochenende. Telefonischer Kontakt jeden Tag. Aber die Frage war, du möchtest kein Kind und dann sagst du, ja, auch finanziell gesehen und ich bin nicht oft zu Hause. Ist das die Antwort? Also weil du nicht gerne nochmal Geld zahlen möchtest und weil du dich nicht so um das Kind kümmern kannst? Ja, man hat halt vielleicht auch Angst davor, dass das dann wieder in die Brüche geht und man muss dann für drei Kinder aufkommen. Mhm. Hast du denn zu den anderen beiden Kindern einen klaren, geregelten Kontakt? Ja, zu dem ersten Kind geregelt und zu dem zweiten Kind gar nicht. Wie kommt das? Im zweiten Kind habe ich halt mit der Frau in der Beziehung erhebliche Differenzen. Sie hat halt gequalmt, geraucht und in der ganzen Schwangerschaft und auch Alkohol getrunken mitunter. Also gibt es da Streit und es gibt kein Einvernehmen, dass man das mit dem Kind dann regelt? Okay. Hast du denn das deiner jetzigen Partnerin klar gesagt, dass du kein weiteres Kind haben möchtest? Ich habe sie immer mehr oder weniger hingehalten, weil ich immer mir so ein bisschen eingeredet habe, vielleicht klappt es ja doch, aber im Hintergrund, da bin ich aber eher skeptisch und mache mir ständig Gedanken und dadurch kommt halt diese eigentlich harmonische Beziehung, die wir eigentlich so weit führen, immer wieder mal ins Wanken, weil dann erfindet man halt irgendwelche anderen Gründe oder so und dann, nur weil man das nicht auf den Kinderwunsch. Aber nochmal gefragt, du hast es hier ganz klar ins Gesicht nur nicht gesagt, ich will kein weiteres Kind. Nein. Also, dass ich dann wahrscheinlich trennen möchte. Wäre das so? Wäre das so, dass sie dann so reagieren würde, deiner Einschätzung nach? Ja, sie hängt ja an mir irgendwo. Sie hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, sie verzichtet auf ein Kind, aber letztendlich, wer möchte einer Frau jetzt zu sagen, wer möchte damit leben dann ein Leben lang, dass sie verzichtet hat? Ja, ein großes, eigentlich kaum oder nicht lösbares Problem hast du da, was viele Paare haben. Wenn ein Partner kein Kind haben will und der andere will, es gibt nicht ein bisschen Kind, das geht nicht. Ja, das ist... Wie sind deine Gefühle zu deiner Partnerin? Liebst du sie? Ja, ich liebe sie schon. Sehr? Ja, ich denke schon, ja. Du denkst schon? Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen an, ist ja auch so ein bisschen, es kommt halt immer wieder ins Wanken. Gerade kommt immer dieser Kinderwunsch in den Vordergrund. Man möchte im Leben irgendwo mal ein bisschen was sich noch mal erreichen. Man hat so schon wenig Zeit und wenn man dann auch noch in der Zukunft dann vielleicht auch noch wenig Geld hat, so wie sie sagt, ich meine, das schafft man schon. Aber ich höre in der Tat heraus, dass du wirklich überhaupt keine Lust auf ein drittes Kind hast. Stimmt das? Überhaupt keine Lust? Ja, ich kann es mir letztendlich, ich glaube schon, dass es so ist, ja. Keine Lust. Und die Vorstellung, wenn dann der kleine Kerl oder das kleine Mädel dir in die Augen guckt, dass dann alles vergessen ist? Ja, das sowieso. Ich bin ja ein Kinderlieb. Ja. Und wenn es dann passieren würde, würdest du das Kind auch akzeptieren und annehmen? Ja, auf jeden Fall. Aber sie sagt halt jetzt, hat sie die letzte Packung Verhütung, also die Pille, angefangen und wenn die jetzt zu Ende ist, hat sie gesagt, dann lässt sie weg und das alles heißt, irgendwo mit meinem Einverständnis, aber so richtig, ich traue mir halt wahrscheinlich ja nicht so zur Sache ihr den. Andreas, das ist wirklich ein ganz gravierendes Problem, was ihr da habt oder was du da hast und das geht nur, indem du da mit ganz offenen Karten spielst. Das musst du ihr so klar sagen, wie du es mir auch gerade gesagt hast. Das kann natürlich dazu führen, dass die Beziehung nicht mehr lebensfähig ist danach. Da gibt es keine Lösung für das Problem. Du musst in dich hineinhorchen, deswegen habe ich auch gerade immer und immer wieder gefragt, wie ernst dir die Absage an ein drittes Kind ist. Und wenn die wirklich so ernst ist, kann man dir keinen Kinderwunsch einreden, so wie man ihr keinen Kinderwunsch ausreden kann. Ja. So, und dann prallen da Welten zusammen, die nicht verbindbar sind. Das ist ein Dilemma, es ist eine tragische Situation. Aber der erste Schritt ist, dass du ihr das doch so ganz klar sagen musst. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Hat er ja schon so angedeutet immer mal. Und wie gesagt, ich hatte ja auch einen Kumpel, dem hatte ich schon öfters darüber gesprochen, über das Thema. Und der ist halt auch ein bisschen älter als ich, 20 Jahre älter. Und er sagt halt auch Tränen. Ja, aber vorher reden. Und Tränen ist die letzte Möglichkeit. Der erste Schritt ist, dass ihr offen miteinander reden müsst. Vielleicht kommt ihr ja sogar gemeinsam zu dem Punkt, dass es einfach nicht geht und dass eine Trennung das Klügste ist. Aber du kannst dich jetzt nicht irgendwie in die Situation da so reinbegeben und es wird schon irgendwie gehen. Das geht nicht. Du musst es ihr jetzt klar sagen. Ja. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Andreas. Das ist der entscheidende Rat, das würde dir wahrscheinlich jeder andere Mensch auch sagen oder jeder Psychologe. Du musst es deiner Freundin klar ins Gesicht sagen. Und dann fällt eine Entscheidung. Vielleicht sogar wird die von ganz alleine fallen zwischen euch beiden. Ja. Du musst sprechen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Andreas, in diesem Sinne, dann starte mal wieder deinen Brummi. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, alles Gute und komm gut an, wo immer du noch hin willst heute Nacht. Wenn der Mann denn auch ein Autogramm bekommt. Ja, gerne, dann rufen wir dich wegen der Anschrift nochmal an. Okay. Alles Liebe, alles Gute, Andreas. Und dann, das tschüss. Gleiche. Ciao, tschüss. Dankeschön, tschüss. Und wir haben hier den Holger, Holger 39. Hallo Holger. Ja, hallo, Domia. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir fangen an. Ja, pass auf, ich habe ein Problem, ich bin mit einem Typen zugänge, ich bin homosexuell und der Mann, der ist 29, habe vor 2 Jahren mit ihm Sex gehabt und jetzt versteckt er sich hinter Frauen und sagt, er hätte jetzt eine Freundin und er schläft auch angeblich mit ihr, er ist jetzt 2 Wochen bei ihr, weil ihr kleiner Bruder da alleine ist, der ist glaube ich 2,5 oder so, die Eltern sind in Urlaub gefahren und. Und ich liebe ihn über alles, das weiß er auch, wir sind seit 2 Jahren quasi, läuft zwischen Telefon, jetzt der in der Wuppertal gezogen ist und läuft seit einem Dreivierteljahr alles nur über Telefon. Mhm. Da haben wir uns vor 2 Wochen in Köln getroffen, haben uns jedes gestritten. Er hat gesagt, wenn ich so weitermachen würde, wird er sich das Leben nehmen und so weiter und fort und ihn unter Druck setzen. Ich setze ihn bestimmt nicht unter Druck, das darfst du mir nicht glauben. Also ich liebe ihn, ich lasse ihm die Zeit. Ja. Ich habe gesagt, er soll sich öffnen. Er hat Angst, dass er sich öffnet, dass er seine Freunde verliert, seine Eltern verliert. Und also, stopp. Er lebt nach außen hin noch heterosexuell? Ja. Ah, ja, okay. Und er sagt sich, wenn ich mich jetzt oute und so, dann merkst du das schon, dann sag ich schon. Und bevor er nicht sagen will, er ist schwul ist, dann ist das nicht so. Ihr hattet nur einmal Sex miteinander? Ja, leider. Und es war sehr schön mit ihm. Also gibt es denn so Zärtlichkeiten, wenn ihr euch trefft? Nee, leider nicht. Auch nicht, gar nichts? Nee. Was will er denn von dir? Weswegen hält er die Beziehung aufrecht? Ich weiß es nicht. Er sagt immer, durch eine Freundschaft kann man auch Liebe empfinden und er will mich auch nicht verlieren. Und ich habe ihn jetzt gestern auch noch gesagt, weil ich bin unheimlich, ich lasse jeden Mann abblitzen. Jeder Mann, der wirklich von mir was wollte, lasse ich wegen ihm abblitzen. Ich sage, nee, tut mir leid, ich bin mit jemandem zusammen und... Okay, das ist aber jetzt erstmal irrelevant, was er will und was er empfindet. Kann das? Ja. Ich frage mal einfach, kann es vielleicht sogar sein, dass er nur eine Freundschaft will mit dir? Nein, sagen wir mal so, er sagt immer, ich will mehr von dir, aber jetzt noch nicht. Ah. Mhm. Und da habe ich halt zu ihm gesagt, ja, sag ich mal, Holger, du bist, wie alt wärst du? 39 bist du, ne? Also fertig, ja. Fast ein 40-jähriger Mann. Du kennst das Spiel, das Liebesspiel, wie alles so funktioniert. Dann musst du ihm irgendwann, du darfst ihn nicht in dem Sinne ständig unter Druck setzen, du musst ihm nur irgendwann sagen, pass mal auf, Junge, ich liebe dich, ich würde für dich alles tun, aber so kann ich nicht weiterleben. Du musst dich schon entscheiden. Und wenn er sich bis zu einer gewissen Zeit nicht entschieden hat, ja, dann geht es nicht. Ja. Das ist hart für dich, aber da musst du ihn noch mal ein bisschen aufrütteln. Ich meine, du hast ihm ja 2 Jahre Zeit gelassen. 2 Jahre ist ja eine lange, lange Zeit. Ja. Aber dann geht's halt nicht. Dann, ihr könnt das Spielchen ja nicht noch ein paar Jahre weiterführen. Da wirst du ja irre bei. Richtig. Es tut auch tierisch weh. Er hat mir schon oft genug weh getan. Ja. Freunde von mir haben zu mir gesagt, der macht dich kaputt. Ich habe durch den bald 14 Kilo abgenommen. Und ich habe gesagt, gut, eine Freundin, die ist auch bei, wie nennt man das jetzt bei euch jetzt, die sind zur Therapie. Ja. Und sie hat gesagt, Holger, du brauchst irgendwie Unterstützung, ja. Du kriegst das alleine nicht hin. So, Holger, pass auf, Schnitt, die Sendung ist gleich rum. Leg bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das wäre lieb. Okay, bis gleich, tschüss. In der Technik, Uwe van Bitterei. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live, ein Radio wieder.